Zum 69. Gründungstag der TFAERK, die Stadt der Jungs, Macky Sall, Präsident der Republik Senegal, an Marschall Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TFAERK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee eine Glückwunschadresse. Darin wünschte er dem koreanischen Volk Wohlergehen und der TFAERK viel Erfolg in ihrer Entwicklung.